We are so grateful and honored to be with you today. Wir sind so dankbar und geehrt, dass wir heute bei euch sein dürfen. And I just want to thank you for all you have done to welcome us. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für alles, was ihr getan habt, um mich und uns bei euch willkommen zu heißen. I just wanted to share a little bit with you about Jesus, my friend, and how I came to meet him. Und ich möchte euch ein bisschen was über meinen Freund Jesus erzählen und wie ich ihn kennengelernt habe. I was living in New York City. I had been raised as a religious person. Und ich wohnte in New York City und ich wurde als eine religiöse Person erzogen. But I did not really know Jesus, so when I got successful, I forgot about him. Aber ich habe Jesus nicht wirklich gekannt und als ich erfolgreich wurde, habe ich ihn vergessen. Everything was happening the way I wanted it to happen. Und alles passierte so, wie ich es eigentlich wollte für mich. I had a great job. Und ich hatte einen tollen Beruf. A beautiful apartment. Wunderschönes Apartment. A loving boyfriend. Und einen ganz liebevollen Freund. One day I was sitting in my apartment. Und eines Tages saß ich in meinem Apartment. I looked around at my life. Und habe mein Leben so betrachtet. And I said, I have everything. Und ich sagte zu mir, ich habe alles. Everything I ever wanted. Alles, was ich jemals haben wollte. So why then do I feel like killing myself? Aber warum geht es mir so? Warum fühle ich mich so, als möchte ich mich gerne umbringen? I needed something more. Und ich wusste, dass ich mehr brauchte. We are going to look at what I needed in the book of Romans today. Und wir wollen uns anschauen, was ich damals brauchte in dem Buch Römer aus der Bibel. This is a letter St. Paul wrote to the Roman Church. Und das ist ein Brief, den der Apostel Paulus an die Kirche in Rom geschickt hat. He did not found this church. Und er hat diese Kirche nicht gegründet. But he was on a fundraising mission. Aber er war eigentlich bei einem Fundraising, er wollte Geld auftreiben. So in the end this letter is about raising funds. Und am Ende geht es eigentlich darum, ja, Geld einzusammeln. But Paul wants to talk about his friend and the wonderful wonders of the gospel. Aber Gott möchte über seinen Freund und Paulus möchte über seinen Freund sprechen und das wunderbare Evangelium. So when you read the book of Romans, you read all about Paul's passion for Jesus. Und wenn du dieses Buch der Römer an die Römer liest, dann liest du alles über Paulus Leidenschaft für seinen Freund. Let's look at that a little bit. Romans 1, verse 16. Lass uns das anschauen. Es geht um Römer, Kapitel 1, Vers 16. This is what Paul says to the church. Und das ist, was Paulus an seine Gemeinde dort sagt. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. The gospel. They used this word to announce in the Roman society that a king was coming. Und dieses Wort Evangelium, das ist das Wort, was man damals gebraucht hat, um den Leuten zu sagen, dass ein König kommen wird. Paul is going to talk about the king, and he is saying this is good news is coming. Und Paulus wird über den König sprechen und er wird sagen, das ist eine gute Nachricht mit dem König. In particular, in the book of Romans, Paul is going to talk about King Jesus. Und vor allen Dingen in diesem Buch, in diesem Brief an die Römer, wird Paulus über den König Jesus sprechen. We're going to see that God has made a way for man to become, man or woman or child, to become close to God again. Und wir werden sehen, dass Gott einen Weg geschaffen hat, wie der Mensch wieder nah bei Gott sein kann. In fact, the gospel, Paul says, reveals a righteousness in God. Und das Evangelium offenbart eine Gerechtigkeit in Gott. We'll talk more about what that means. Und wir werden auch darüber sprechen, was das bedeutet. But in particular, Paul is going to talk about salvation. Aber ganz besonders wird Paulus über die Errettung sprechen. He's going to talk about the life, the death, the resurrection of Jesus Christ. Und er wird über das Leben, den Tod und die Wiederauferstehung von Jesus Christus sprechen. In the beginning, man and woman were united with God. Und am Anfang waren Mann und Frau vereint mit Gott. But sin came into the world, and with sin came death and every bad thing. Aber mit der Sünde kam der Tod und alles Schlechte. And God had a problem. Und Gott hatte ein Problem. His problem was he made us to be with him. Er hat uns geschaffen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. But because of sin, we are not able to be with him. Aber wegen unserer Sünde können wir nicht mit ihm zusammen sein. So he sent Jesus Christ. Und deshalb hat er Jesus Christus gesandt. The Son separated himself from the Father and from the Spirit and came to be a man. Und der Sohn, Jesus Christus, hat sich getrennt von dem Vater und von dem Heiligen Geist, um hier auf der Erde als Mensch zu leben. 100% man, 100% God. 100% Mensch und 100% Gott. And what Paul is going to say is that this is God's way of creating a way for man to be with him. Und was Paulus erklären will, ist, dass das der Weg ist, wie der Mensch wieder Gemeinschaft mit Gott haben kann. Paul is proud of the gospel. Paulus ist stolz auf das Evangelium. Because it's the power of God to save everyone who believes. Weil es die Kraft Gottes enthält, jeden zu erretten, der daran glaubt. When Paul says it is the power of God, he means God can do this. Und wenn Paulus sagt, das ist die Kraft Gottes, dann will er damit sagen, Gott kann das schaffen. There's no limit to God. He can do this. Es gibt keine Begrenzungen bei Gott. Er kann das schaffen. He can save us. Er kann uns erretten. And he does save us from the bad effects of sin and gives us the good blessings of being with God. Und errettet uns von ja, dem Schlechten, was mit der Sünde einhergeht, und er schenkt uns das Gute, was wir bei Gott haben dürfen. Believing and faith are key words in this letter to the Romans. Ja, der Glaube an Gott sind Schlüsselworte in diesem Brief an die Römer. For Paul, belief is not just agreement here. Und für Paulus heißt Glauben nicht einfach, dass ich vom Kopf her mit etwas übereinstimme. It's believing here. Sondern dass ich mit meinem Herzen glaube. Think about it like this. Und denk so darüber. If you are drowning in the ocean. Und wenn du am Ertrinken bist im Ozean. Along comes a helicopter. Und dann kommt ein Helikopter. The helicopter is Jesus. Und dieser Helikopter ist Jesus. And the rope they send down to you. Und dieses Rettungsseil, das sie zu dir runterlassen. That you grab onto. Das du festhältst. That's faith. Das ist der Glaube. Faith comes from God to us. Und der Glaube kommt von Gott zu uns. We hold on to it. Und wir halten es fest. And we are lifted up to Jesus. Und wir werden hochgezogen zu Jesus. And then we are reunited with the Father. Und dann werden wir wieder vereint mit dem Vater. And the Holy Spirit comes and lives in us. Und der Heilige Geist kommt und er lebt in uns. And then God gets what he wants. Und dann bekommt Gott, was er möchte. Which is us with him. Und das ist uns mit ihm. And we get what we need. Und wir bekommen, was wir brauchen. Which is salvation. Und das ist die Errettung. When I was so unhappy. Und als ich damals so unglücklich war. I was so successful. Ich war so erfolgreich. But so unhappy. Und gleichzeitig so unglücklich. I was running a project for my company that was worth millions of dollars. Und ich war verantwortlich für ein Projekt für meine Firma und das war viele Millionen Dollar wert. My supervisor saw, called me into her office. Und mein Chef hat mich in sein Büro geholt, in ihr Büro gerufen. And she asked me about the project. Und sie hat mich gefragt nach dem Projekt. So I told her all the things that were wrong with it. Und ich habe ihr alles erzählt, was da schief lief mit dem Projekt. And she said to me, it's going good from my perspective. Und dann hat sie zu mir gesagt, es läuft prima nach meiner Meinung, nach von meiner Perspektive. And then she looked at me and she said, Joyce, what can I do to help you with your confidence? Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Joyce, wie kann ich dir helfen mit deinem Selbstvertrauen? And I said, if I knew that, Linda, I would do it. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das wüsste, Linda, dann würde ich es tun. Because I fix things. Weil ich Dinge reparieren kann. I don't know what to do. Aber ich weiß nicht, was ich hier tun kann. So she invited me to breakfast the next morning. Und am nächsten Morgen hat sie mich zum Frühstück eingeladen. And she told me my problem was I was separated from God by my sin. Und sie hat mir gesagt, du bist getrennt von Gott durch deine Sünde. I will never forget at this breakfast she took a salt and a pepper shaker and she put the salt pepper in the shakers here and she said you're separated from God who is your confidence. Und ich werde niemals vergessen bei diesem Frühstück, wie sie den Salz und den Pfefferstreuer genommen hat am Tisch und die beiden auseinandergestellt hat und hat gesagt, du bist getrennt von Gott durch deine Sünde. And then she took a fork. Und dann hat sie diese Gabel genommen. She said, the fork connects you, the fork is Jesus. Und diese Gabel, die verbindet dich wieder, diese Gabel ist Jesus. She said, Jesus, you need Jesus, you need to be forgiven of your sin and reconciled to God. Und sie sagte mir, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus, weil er dir deine Schuld vergibt und weil du dann wieder mit Gott vereint werden kannst. I had heard about this many times. Und das habe ich schon häufig gehört. God sent to me all kinds of people who believed in Jesus. They were very irritating. Und Gott hat mir ganz viele Leute geschickt, die Jesus kannten und die gingen mir auf die Nerven. They surrounded me. I had heard about this many times, but for some reason then I was ready. Und diese Leute haben mich umgeben und ich habe es häufig gehört, aber aus irgendeinem Grund war ich dann erst bereit. So she had invited me to go to her office that afternoon to pray with her. Und dann hat sie mich eingeladen, an diesem Nachmittag mit ihr in ihr Büro zu kommen und gemeinsam zu beten. And I believe that both of us were a little bit surprised when I showed up at 4 o'clock in her office. Und ich glaube, wir waren beide ein wenig überrascht, als ich an dem Nachmittag um 4 Uhr im Büro meiner Chefin erschien. And she said to me, because she was my supervisor. Und sie sagte zu mir, weil sie meine Chefin war. Please don't sue me. Bitte verklage mich nicht. But I prayed with her. Aber ich habe mit ihr gebetet. I did what I needed. I did what I needed because God gave me the faith to pray for Jesus to forgive my sins. Und ich habe das getan, was ich tun musste und brauchte. Und ich habe gebetet, dass Jesus mir meine Schuld vergeben würde. My life has never been the same. Und danach ist mein Leben völlig verändert gewesen. I turned my eyes upon Jesus. Und ich habe meine Augen auf Jesus gerichtet. Now in verse 16, to go back to that verse. Und jetzt im Vers 16, um nochmal zu diesem Vers zurückzukommen. Paul says the gospel is the power of God for salvation for everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Und da sagt Paulus, dass das Evangelium die Macht ist, die Kraft Gottes ist, die jedem Rettung bringt, zuerst den Juden, aber auch allen anderen Menschen. And this is what he says, it's for everyone. Und das was er hier sagt, es ist für alle. When he says the Jewish people, he means the people that were from the tribe of Judah, the first people who received the word of God. Und wenn er sagt die jüdischen Menschen, die Juden, dann meint er die Leute aus dem Stamm Juda. And when he uses the word Greek, he means everyone else. Und wenn er das Wort Griechen gebraucht, dann meint er alle anderen. Everyone who believes, there is no one who is excluded. Alle, die glauben, und es gibt niemand, der davon ausgeschlossen ist. But God is a gentleman. Aber Gott ist ein Gentleman. He will never force. Er wird dich niemals zwingen. He invites always. Er wird dich immer nur einladen. In verse 17 it says, for in it the gospel, the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Und in Vers 17, da heißt es, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. If verse 16 tells us what the gospel is, verse 17 tells us why the gospel is. Und wenn Vers 16 uns sagt, was das Evangelium ist, dann sagt uns Vers 17, warum es da ist. The gospel reveals who God is. Und das Evangelium offenbart, wer Gott ist. It reveals his righteousness. Es offenbart seine Gerechtigkeit. Now righteousness is a complicated word. Und Gerechtigkeit ist oder Rechtfertigung ist ein sehr kompliziertes Wort. But in the book of Romans, Paul mainly uses it to refer to God's act in salvation. Aber im Buch, in diesem Brief an die Römer, verwendet es Paulus in erster Linie, um von diesem Akt der Errettung, der Erlösung zu sprechen. His act, which he undertook in the life, the death, the resurrection of Jesus Christ, in order to help humans come into the right relationship with God. Ja, und es geht um diesen Akt, um diese Handlung, dass Jesus für uns gestorben ist und unsere Sünde auf sich genommen hat, damit unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung gebracht werden kann. And we know that God's actions reveal who God is. Und wir wissen, dass Gottes Handlungen offenbaren, wer er ist. His character. Sein Charakter. His character is to love. Love. Und sein Charakter ist zu lieben. And he does this through the life, the death, the resurrection of Jesus Christ in order that everyone who chooses to believe can be with God. Und er zeigt seine Liebe durch Jesus Christus, seinen Sohn, der gestorben ist und auferstanden ist, damit alle, die glauben, Gemeinschaft mit Gott haben können. And this is good news. Und das ist die gute Nachricht. This is very good news. Das ist eine sehr gute Nachricht. Because this is why we were created to love God. Und deswegen wurden wir geschaffen, um Gott zu lieben. And this is why I was so empty when I was without God. Und deswegen war ich so leer, als ich Gott nicht hatte. Because I was not doing, I was not loving, I did not know my God. Ich war so leer und weil ich Gott nicht kannte und weil mein Leben ohne ihn war. And he was searching for me. Und er hat mich gesucht. He was sending people to me. Und er hat mir Leute geschickt. And it took me till that time that I said yes. Und es hat so lange gebraucht, bis ich bereit war, ja zu sagen. In verse 17, Paul quotes the Old Testament. Und in Vers 17 zitiert Paulus das Alte Testament. He says, the righteous shall live by faith. Und er sagt, die Gerechten werden durch den Glauben leben. And what he means by that is those who have received Christ's salvation do so by hanging on to that rope and getting lifted to the helicopter. Und was er damit sagen will, ist, dass diejenigen, die Errettung erfahren haben, die hängen an dem Seil, das vom Helikopter runterkommt und werden zu Jesus hochgezogen. To be in right relationship with God, we need to turn to Jesus. Und um in der richtigen Beziehung zu Gott zu sein, müssen wir uns an Jesus wenden. We need to grab hold of faith, which he extends to every person. Und wir müssen einfach den Glauben anpacken, anfassen, den jeder bekommen kann. We need to grab hold of this gift. Und wir müssen dieses Geschenk anpacken, anfassen. We need to turn to Jesus. Und wir müssen uns an Jesus wenden. Now I have known Jesus for 20 years. Und ich kenne jetzt Jesus seit 20 Jahren. Or maybe more. Vielleicht sogar länger. And he has been wonderful and lovely in my life. Und er war wunderbar zu mir in meinem Leben. There are many times though I didn't appreciate that. Und es gab oft Zeiten, wo ich das nicht wirklich zu schätzen gewusst habe. And I'm not going to tell you that my life is perfect. Und ich werde euch ganz bestimmt nicht erzählen, dass mein Leben perfekt ist. I've had many disappointments. Ich war oft enttäuscht. I've had many sicknesses. Und ich war oft krank. And I've had many joys. Aber ich habe auch viel Freude gehabt. I've had much, much wonderful times with Jesus. Und ich habe ganz, ganz viele wunderbare Zeiten mit Jesus gehabt. Recently I've been depressed. Und in der letzten Zeit bin ich deprimiert. I've let my disappointments get into my spirit. Und ich habe meine Enttäuschungen in meinen Geist einziehen lassen. Instead of doing what God asked me to do. Statt das zu tun, was Gott von mir gefragt hat, was ich tun soll. He asks us, turn your eyes upon Jesus. Und er hat gesagt, wende deinen Blick auf Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus. Every so often I do feel weighted down, like God is far away. Und oft geht's mir so, dass ich niedergeschlagen, niedergedrückt bin, weil ich den Eindruck habe, dass Gott so weit weg ist. I get tired and worn out. Und ich werde müde und bin erschöpft. I sometimes even feel that life isn't worth living. Und manchmal geht's mir so, dass ich denke, dass das Leben lohnt sich nicht zu leben. I want to be with Jesus all the time. Ich möchte ständig immer mit Jesus sein. And away from this earth. Und nicht auf dieser Erde sein. And there's still only one solution. Und es gibt dennoch nur eine Lösung. That solution. Und das ist die Lösung. It's like the old song goes. Und es ist wie dieses alte Lied. O soul, are you weary and troubled? O Seele, bist du niedergeschlagen und niedergedrückt? No light in the darkness you see. Und du siehst kein Licht in der Dunkelheit. May I point out that we had almost no light this morning? Darf ich euch daran erinnern, dass wir heute Morgen fast kein Licht hatten? And the song goes on to say there's light. For a look at the Savior. Und das Lied geht weiter und sagt, da ist Licht, wenn du auf den Retter schaust. And life more abundant and free. Und es gibt Leben viel voller und freier. And the part you might know better, turn your eyes upon Jesus. Und dann den Teil, den ihr wahrscheinlich besser kennt, richte deine Augen auf Jesus. Look full in his wonderful face. Und schau ganz in sein wunderbares Gesicht. And the things of earth und die Dinge dieser Welt will grow strangely dim werden verblassen in the light of his glory and grace. In dem Licht seiner Ehre und seiner Gnade. Let us pray. Lass uns beten. Halleluja. Halleluja. You are worthy of our praise. Und du bist es wert, angebetet zu werden. Let us turn our eyes upon Jesus. Und lass uns unsere Augen auf Jesus richten. Today we say to him, und heute sagen wir dir, we want to be united with you. Wir möchten mit dir vereint sein. Please give us that gift of faith. Bitte gib uns dieses Geschenk der Gnade und des Glaubens. And let us grab hold of it now. Und lass es uns jetzt anpacken. Lift us up to Jesus. Und heb uns heraus zu Jesus. Forgive us for our sins. Vergib uns unsere Schuld. And make us new, a new creation. Und mach uns neu, eine neue Kreatur. Unite us again with the Father, the Son and the Spirit. Vereine uns wieder ganz neu mit dem Vater, dem Sohn und dem Geist. As we were made to be. So wie wir gedacht waren. And for those of us who have known Jesus and have walked with him. Und für die unter uns, die Jesus kennen und mit ihm gehen. Though we have grown weary and troubled. Und vielleicht müde und niedergeschlagen geworden sind. We say, forgive us for that. Dann sagen wir, vergib uns dafür. Wash it away from us. Nimm es uns weg. By the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu Christi. And help us to turn our eyes upon Jesus. Und hilf uns, unsere Augen auf Jesus zu richten. To look full in his wonderful face. Damit wir ganz in sein wunderbares Gesicht schauen können. And let the things of this earth grow dim. Und dass die Dinge dieser Welt verblassen. In the light of his glory and grace. Im Licht seiner Ehre und seiner Gnade. We are not ashamed of the gospel. Und wir schämen uns des Evangeliums nicht. For it is the power of God. Denn es ist die Kraft Gottes. For salvation to everyone who believes. Die Rettung bringt für alle, die daran glauben. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen.